Wie viele Artikel hat das Credo? Das Credo hat 12 Artikel. Ja, und es ist auch, kann man gleich sagen, dazu sagt sie auf.